Dies ist eine Wiederholung der Sendung vom 28. Dezember 2016. Guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier auf Lora München hören Sie die Sendung des Kulturimpuls Grundeinkommens. Und Weihnachten ist neben der Feier der Geburt von Jesus Christus in seiner Quintessenz das Fest der Liebe. Dies wollen wir vielleicht zum Ausdruck bringen, wenn wir in der Familie und Freunden oder lieben Menschen etwas schenken. Wir haben die Weihnachtsfeiertage zwar schon hinter uns, doch die weihnachtliche Zeit hält für viele bis zum 6. Januar an. Vielleicht ist das ein guter Moment, sich dem Schenken und dem Verständnis Grundeinkommen als ein Geschenk an alle zu nähern. Und daher heißt unsere Sendung heute Grundeinkommen und Schenken. Wir wollen so ein bisschen dem Fragenbogen nähern, so was bedeutet es, ein Grundeinkommen zu schenken oder geschenkt zu bekommen? Und welches Mysterium ist im Schenken verborgen, das über das Geschenk an sich weit hinausgeht? Sind uns mit dem Blick auf die Krisen in der Welt der Sinn und die Kraft des Geschenks der Weihnachtsgeschichte in der Welt verloren gegangen? Wird man dem Grundeinkommen gerecht, es als ein Geschenk zu verstehen? Diese Fragen sind so das Themenfeld, das wir anreißen wollen. Und natürlich können wir viele Punkte nur antippen, anreißen und uns denen nähern und punktuell beleuchten. Aber lassen Sie sich zu Ihren eigenen freien Gedanken und Eindrücken dazu inspirieren. Und ich habe heute die Freude, einen Gast bei uns hier in der Redaktion oder hier im Studio begrüßen zu dürfen, Helga Dörries. Sie ist Mitglied der Initiative für das zum bedingungslosen Grundeinkommens in München hier. Hallo Helga. Hallo Jürgen, grüß euch. Dann, mein Name ist Jürgen Greiner und in der Technik werden wir von unserem gewohnten und geschätzten Felix Jakowitz begleitet. Über Telefon werden heute noch Sabine Heisner und Jochen Balzer im Laufe der Sendung zu uns zustoßen und bei den einzelnen Teilen auch beitragen. Ja, soweit die Einleitung zu unserer Sendung und vielleicht ein paar weihnachtliche Töne noch hier am Anfang der Sendung. Und zwar habe ich gefunden von dem Label Akashic Records. Der Titel heißt Dance of the Sugar Plum Fairy. Zu Deutsch kann man auch sagen, Tanz der Zuckerfee. Es ist nämlich ein Stück von Tchaikovsky. So, das waren jetzt so diese feenhaften, verzaubernden Töne von Tschaikowski. Und ich vermute, dass ich jetzt Sabine begrüßen darf. Hallo, ja, Sabine. Ja, nach Tanz der Zuckerfee melde ich mich doch ganz gerne. Hallo und schönen guten Abend an Sie alle. Guten Abend. Ja, unser erstes Thema beschäftigt sich mit dem, dass ein Grundeinkommen man ja auch als ein Geschenk verstehen kann. Vielleicht mal so die Frage an euch, was bedeutet denn für euch das Schenken oder Geschenke? Ja, da muss man sich erst mal fragen vielleicht, weshalb kann ich schenken, weshalb? Und ich habe darüber nachgedacht, weil wir selber geschenkt wurden, nämlich dem Leben. Und allein, wenn man einmal am Tag erlebt, dass man atmet, und das wirklich als Geschenk erlebt, dann ist das was sehr Weiterführendes im Leben. Also, dass man das Leben als ein Geschenk wahrnimmt, um daraus auch den Impuls und genau, die Kraft und die Idee zu haben, auch wieder etwas zu schenken. Ja, ja. Weshalb können wir schenken? Deshalb. Darf ich was sagen? Ja, bitte, Sabine. Ja, okay. Also ich habe da so ein Gegenargument gerade gefunden von der Iris Radisch. Ist eine Literaturredakteurin, arbeitet momentan bei der Zeit. Da dieses Geschenktwerden, wie Helga das gerade gesagt hat, natürlich auch was mit Nächstenliebe zu tun hat und mit Liebe. Mhm. Und Iris Radisch hat hier etwas gesagt, das ich jetzt mal zitiere. Weil wir den Geschenkkrieg zu einem christlichen Fest austragen, bilden wir uns ein, das Schenken habe etwas mit Nächstenliebe zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt so meine Devise und so mein Prinzip, aber das passt jetzt sehr gut, finde ich, zu Helgas Ausführungen, denn so selbstverständlich scheint dieses Geschenk nicht zu sein. Also die Wahrnehmung, das Bewusstsein, dass man ein Geschenk ist und dass man damit etwas zu schenken hat. Mhm, ja. Also es geht gar nicht darum, das Schenken oder Nicht-Schenken, sondern es geht darum, es wahrzunehmen, was es bedeutet. Ja. Dass man es bewusst tut, dass man es in Achtsamkeit tut und ja. Mhm. Ja, genau. Und ich kann der Helga sehr gut folgen und es ist ja auch dieses Angeborensein, das Angeboren ist schön. Mhm. Genau, das mag ich, also ich trage das jetzt mal weiter, das Wort, denn Schenken ist ja auch eine Tradition. Und das hat auch etwas mit Freude am Tun zu tun. Oder es hat eben keine Freude am Tun. Ne? Aha. Mhm. Genau, und das waren so meine Gedanken im hohen Norden zu diesem Weihnachtsfest, weil das hier schlichtweg anders ausgetragen wird, anders gefeiert wird. Es sieht alles ein wenig anders aus, sehr viel bunter teilweise. Das ist ein Geschenk für mich in den Fenstern. Die andere Seite war diese Flut, die wir hier hatten, das war ganz bestimmt kein Geschenk. Aber sie wurde sehr viel dramatischer dargestellt, als sie wirklich war. Und so war das ein Nehmen und Geben. Das finde ich für Geschenke auch sehr wichtig. Hm. Ja, an diesem Weihnachten habe ich sehr über Weihnachten auch nachgedacht. Natürlich Schenken und dieses manische Schenken auch, dieses sich überschlagen im Schenken. Und dann diese Wahrnehmung des weihnachtlichen Bildes, dieses Neugeborene, was da immer vor uns liegt und immer gültig ist. Und dass wir übersetzen müssen, wir können gar nicht anders, wir müssen es in die Jetztzeit übersetzen als einen großen Impuls, der da vor uns und in uns ist und der uns auch erwartet, vor allen Dingen im Wirtschaftlichen, dass die Wirtschaft, eben die Brüderlichkeit, dieses sich beschenken im Brüderlichen, Schwesterlichen, dass das womöglich die neue Religion ist und vielleicht überhaupt erst einmal Religion wird. Ja. Also das heißt für dich ja, dass das Grundeinkommen etwas Brüderliches hat oder Schwesterliches. Geschwisterliches dann. Geschwisterliches, ja, schön. Lasst mich mal die Frage direkt nochmal zurückführen. Was am Grundeinkommen ist denn ein Geschenk? Für mich ist das, dass wir es alle erhalten, ist ein Geschenk. Und dass ich das auch teilen kann. Und es wieder geteilt wird an mich. Was meinst du mit dem Teilen? Teilhabe, meine ich. Ach so, das Leben teilen. Ja. Nicht das Grundeinkommen teilen, sondern das Leben gemeinsam wieder gemeinsam zu haben. Also nicht ein Teilen, sondern ein und Leben eigentlich erst möglich machen. In dem Sinne, dass es unzählige Menschen nicht können. Denn Leben und Überleben ist was sehr anderes. Also dieses Grundeinkommen ermöglicht Leben im kulturellen, im kultivierten Sinne, dass Menschen sich besinnen können und auch teilnehmen dürfen an der Gestaltung und Neueinrichtung der Welt. Das ist Leben und diese andere Art zu leben, dieses schreckliche Überleben müssen, jeden Tag daran denken, wie schaffe ich's, wie schaffe ich's, wie schaffe ich's? Und nun käme das Grundeinkommen. Dann wäre das schon etwas ganz Großes, aber was uns, ich kann nicht sagen, was es Geschenk wäre. Es wäre eine Notwendigkeit und es verpflichtet uns. Dann geht es eigentlich erst los. Jetzt, wenn ich so den Gedanken, was jetzt hier in den Raum gekommen ist, so ein bisschen zusammenfüge, dann habe ich das Gefühl, es ist halt schon der Begriff in den Raum gekommen, dass das Leben ein Geschenk ist. Dann ist das Grundeinkommen eigentlich das dazu Begleitende, Erforderliche, um dieses Geschenk würdigen zu können, um dem Leben selbst Würde geben zu können, um anderen Menschen Würde geben zu können, um es anzuerkennen. Dann ist es so ein Stück Salz in der Suppe, um das Leben schmackhaft, um es möglich zu machen, um es entfalten zu können. Ja, also quasi Grundeinkommen als das Begleitende, das lebensbegleitende Geschenk zum Geschenk. Und das war sehr schön, dein Gedanke, dem Leben Würde geben, was unzählige Menschen nicht erleben dürfen, noch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil die Organisation Gedanke. Oder weil die Verhältnisse in unseren Gesellschaften im Miteinander mehr auf Abhängigkeit, auf ja, Kontrolle, auf Steuerung, auf Sicherstellung sind, statt auf Vertrauen, Freiheit und Vertrauen, dass andere in Freiheit auch Verantwortung dann übernehmen wollen, ja, das können Schenken tun. Ist ja für mich zum Beispiel auch frei. Ja, ich habe den freien Willen dazu. Mhm. Ne? Und es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt nur eine Person bedenke oder ob ich eine ganze Gemeinschaft bedenke. Die Gemeinschaft kann ab zwei Personen sein. Mhm. Ja, das finde ich schon auch. Und das hat aber auch ganz viel mit dem Grundeinkommen insofern zu tun, denn das bekommt ja die gesamte Gemeinschaft. Mhm. Ja, genau. Die Reichen und die Armen, das, ja, unbedingt. Das ist so wichtig. Ich würde jetzt erstmal gerne in die Musik gehen. Sabine, wir hören dich nachher wieder in einem späteren Teil. Bis dahin erstmal bis gleich. Und die Musik ist von Picture Play und heißt Christmas Adventure. Thank you. So, grüß dich, Jochen. Jochen? Ja? Grüß dich. Freut mich, dich zu hören. Du hast vielleicht unser Gespräch mit Sabine schon hören können. Ja. Prima. Und mit dir wollten wir jetzt in den Themenfeld hineingehen. Mysterien des Schenkens war so der Feldbegriff. Und vielleicht sind wir da schon ein bisschen hineingegangen, ein Stück weit. Und ja, was bedeutet Schenken denn eigentlich? Was ist im Größeren und Ganzen damit denn verbunden, Jochen? Ja, ich denke mir, als wir uns auf die Sendung heute vorbereitet haben, da sind wir ja öfter zu dem Punkt gekommen oder an dem Punkt wieder vorbeigekommen, dass das Schenken eigentlich mit der Freiheit verbunden ist, von der Freiheit nicht zu trennen ist. Also wenn da irgendeine Verpflichtung besteht, dann hat die Sache schon einen schrägen Zug bekommen. Das eigentliche Schenken entsteht aus Freiheit. Und damit ist einiges gesagt, finde ich, weil damit hat das Schenken natürlich auch diese Verwandtschaft zum Lieben. Auch das kann man nur in Freiheit tun. Wenn da die Freiheit irgendwie eingeschränkt ist, dann ist ein Stich drin. Und eigentlich kann ich nur dann Liebe erwarten, wenn ich selbst liebe. Also erwarten ist schon der falsche Begriff eigentlich. Also nur dann kommt es zu dem, dass mir Liebe zuteil wird, wenn ich selbst auch liebend bin. Und mir wird auch nur dann ein Geschenk zuteil, wenn auch ich schenkend bin. Ja, mag sein, wobei ich jetzt gar nicht so sehr, also diese Reziprozität da im Vordergrund habe. Weil das Schöne am Schenken ja gerade die Hingabe ist, die eben gar nicht damit rechnet, dass irgendwas zurückkommt. Im Leben mag es tatsächlich so sein, dass da eben auch selber ein Schenken sein muss beim Beschenken. Aber für den Schenkenden ist es egal. Naja, und aus diesem Schenken aus Freiheit, da liegt für mich erstmal auch eine Nähe zum Menschlichen, weil die Fähigkeit zu lieben und die individuelle Freiheit, sind zentrale Aspekte des Menschlichen, denke ich. Also ist das Schenken auch etwas, was ganz eng dran liegt am menschlichen Potenzial. Und ich denke mir, damit hat es zu tun, dass dieser Brauch sich da breit gemacht hat mit den Weihnachtsgeschenken. Das wird natürlich viel zu ernst genommen, das ist ganz schrecklich. Aber ansonsten soll es oder könnte es ein bisschen so verstanden werden, dass wir uns gegenseitig als Menschen daran erinnern, dass es durchaus in unserem Potenzial liegt, den Himmel auf die Erde zu bringen. Im Zusammenwirken mit den guten Geistern, aber eben durchaus im aktiven Zusammenwirken, wenn wir auch als Menschen unseren Part erfüllen haben. Kannst du diesen Ansatz noch ein wenig verdeutlichen, den Himmel auf Erden bringen? Was kann man sich da, wie kann man denn das fassen oder wie kann man denn das so ein bisschen verstehen? Na, ich finde das jetzt nicht so schwierig. Also ich denke mir, Liebe macht sehend, ja. Das wurde vielleicht in der Uni öfter mal in Frage gestellt. Aber in Wirklichkeit denke ich, wenn man fähig ist, einen anderen Menschen zu lieben, dann kann man oft erstaunlich klar erfassen, was er braucht, was sie braucht, jetzt gerade. Und das ist ja auch immer auch mit einer gewissen Kühnheit verbunden, sich dann damit herauszutrauen. Auch mit Risiken, man kann ja auch wirklich mal daneben liegen, das ist ja nur unvermeidlich. Aber es hat eben etwas Beglückendes und es wird so ahnbar, dass unsere ganze Ökonomie in diese Richtung sich bewegen könnte. Also ich finde, wenn man da sich ein bisschen drauf einlässt, gerne für andere etwas tut, dann merkt man, wie da Fahrt aufkommt und wie es einen selber auch beglückt und wie man aber auch etwas zurückbekommt. Das finde ich auch eines der Rätsel beim Schenken, gerade wenn es mehr um das Schenken von Worten geht oder von Zeit, dass man dann merkt, wenn man sich dann wirklich engagiert hat für einen anderen, das Beste gegeben hat sozusagen und nachher dann merkt, ja, was ich jetzt der anderen gesagt habe, was wirklich jetzt sehr dramatisch war. Mhm. Und es hat hingehauen, wow. Und dann aber auch zu merken, ja, eigentlich habe ich es mir selber gesagt. Also ich kann es genauso gut brauchen. Und wenn jetzt dieser Mensch nicht gekommen wäre, von außen, und das hervorgerufen hätte, dass ich mich da engagiert hätte, dann hätte ich es eben nicht gesagt und damit auch nicht mir selber gesagt. Mhm. Also da mischt sich das dann so, verwebt sich Schenken und beschenkt werden. Ja, ja, wie wäre das doch wunderschön, wenn das in der Wirtschaft geschehe. Diese Hingabe, diese Liebe, dieses sich gegenseitig erst einmal achten, dieses Miteinander wirtschaften, im Assoziativen sich verabreden, vereinbaren und gestalten. Was wäre das für eine, ja, ich kann nur immer wieder sagen, dass wir eigentlich, vielleicht hat es noch gar keine Religion gegeben in dem Sinne, vielleicht wäre die Einrichtung einer gesunden Wirtschaft, wo eben auch zum Beispiel das Grundeinkommen dazu beitragen kann, dass Menschen die Welt einrichten dürfen, gestalten. Also das, da wäre im Allgemeinen, im Wirtschaftlichen für mich diese Großliebe ganz wichtig unter den Menschen. Die Achtung vor allen Dingen, die Achtung. Also mich hat jetzt so inspiriert oder über berührt die Beschreibung, dass man sich überrascht, dass man überrascht wird. Was geschieht mit dem, wenn man jemand anderem ein Geschenk gibt, also eine Möglichkeit gibt? Ich will es mal auch einen anderen Begriff dazu setzen, eine Möglichkeit. Und dass man auch vielleicht einfach ein Vertrauen haben darf, hineinbringen darf, soll, dass dem anderen die Möglichkeit entsteht, einen zu überraschen, dass man einen Raum hält für, dass etwas Unerwartetes kommt und nicht eine Berechnung im Sinne von, ich gebe dir das und dafür erwarte ich genau die Leistung, das Ergebnis oder sonst irgendetwas. Das ist ja der heutige Mechanismus in unserer heutigen Arbeitswelt mit dem Arbeit gegen Entgelt. Du bekommst dann das Entgelt, wenn du das getan hast, was ich dir aufgetragen habe. Statt dass man dem Menschen Geld gibt und sage, und überrasch mich damit, was du damit anzufangen vermagst. Weil dann auch ein Überraschungselement in dem anderen Menschen entstehen kann. Aber daran sieht man auch, was du jetzt schilderst, dass wir noch gar nicht so das Potenzial haben zu schenken. Also wir müssen da noch ganz viel entwickeln, um schenken zu können. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz bei uns etwas, da. Ja, also im Allgemeinen, dass über das weihnachtliche oder sonstige Geschenk hinaus, also das auf Moment bezogene Geschenk in einen allgemeinen Zustand des Schenkens überführen zu können. Ja. Dieses beständige, permanente Schenken, was ja ein Grundeinkommen darstellen würde. Ich würde jetzt vielleicht in unsere letzte weihnachtlich klingende Musik einleiten und wir werden uns danach gleich nochmal mit dir unterhalten, Jochen. Ja, gut, weil ich hätte da nämlich auch was noch dazu zu sagen, genau. Genau, und wir hören jetzt von Psychodrimix den Titel Looking for the Spirit of Christmas. Thank you. Gerade hatten wir uns so ein wenig mit den Mysterien des Schenkens beschäftigt und Jochen, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, also ich überlege nämlich gerade, schon als Jugendlicher war ich ja für die Überflussgesellschaft und ich denke mir, diese Ökonomie des Schenkens ist der Weg in die Überflussgesellschaft. Was mal umrisshaft gesagt, wenn ich einfach von mir her nicht rechne, sondern das gebe, was ich eben meiner Umwelt, den Menschen um mich geben kann, den Menschen in der Welt geben kann, und vertraue, darauf vertraue, dass ich von ihren Leistungen selber wieder getragen werde. Das ist übrigens das soziale Hauptgesetz, wie von Rudolf Steiner formuliert. Dann entsteht Reichtum, dann entsteht echter Reichtum. Und ich denke mir, es gibt vielleicht gar nicht so wenig Menschen schon jetzt auf der Welt, die faktisch danach leben. Also da sehe ich auch immer so diese Nähe des Schenkens zum Künstlerischen. Also überhaupt herauszufinden, was schenke ich dem anderen, ist ja schon ein eminent künstlerischer Prozess. Genau. Und insofern, Schenken ist ohne Zweifel eine Kunst. Und in der Ausübung der Künste ist es aber auch so, und ich möchte jetzt auch zum Beispiel die Tätigkeit eines Arztes oder einer Lehrerin da einbeziehen, dass man ja, man geht auf die Suche, man hat ein Thema, oder es ist erstmal eine Verworrenheit da, eine Herausforderung da im Leben, dann bewegt man sich, man geht auf die Suche, man arbeitet daran, auf der Suche nach einer Lösung, und dann findet man sie. Plötzlich kriegt die Situation eine Gestalt. Und ich denke, da erlebt man immer wieder, wenn man kreativ, wenn man geistig arbeitet, man wird beschenkt. Man kann das gar nicht vorhersehen. Ob man jetzt heute wieder eine gute Idee haben wird, ob man diesem oder jenem Menschen wird helfen können, man weiß es vorher überhaupt nicht. Und das erzieht einen auch, finde ich, zur Demut oder Bescheidenheit, weil man genau weiß, klar, man hat studiert, man macht sich offen auch dafür, man hat eine gewisse Disziplin, aber ansonsten ist es Geschenk. Ja? Und das führt, so hat, finde ich, das Künstlerische bringt einen immer wieder in die Nähe eben der Beziehung zum Geistigen. Ne? Und von daher eben auch die, also ist das Schenken gar nicht so weit weg. Und ich denke, es gibt auch viele Menschen und gerade die Kreativen, die fruchtbaren Menschen, die ganz viel geben, ja, ohne zu rechnen, ja, in unserer Zeit. Und die so Quellen des echten Reichtums sind. Ja. Helga bewegt das gerade sehr. Und ja, nur weil ich an meine, eigentlich an meine Arbeit denke. Ich arbeite ja nun seit Jahren als Pflegerin bei alten und kranken Menschen. Und nach den ganzen Verordnungen, wenn ich mich danach richten würde, dann wäre da absolut nicht unbedingt Liebe drin. Also ich muss schauen, dass ich da einen Überfluss hineinbringe in diese Kargheit, in diese Verordnung, in dieses zeitliche Dasein bei Kranken und Sterbenden. Das ist ja also geradezu, also dass da unsere Gesellschaft überhaupt so etwas aufstellen kann wie diese ganzen Beschränkungen, diese zeitlichen. Und da erlebe ich immer wieder, wenn ich das gut machen will und mich nicht daran halte, sondern bleibe, einfach bei diesen Menschen bleibe und ich würde mal sagen, mich hingebe, also ich schenke Zeit und dadurch vielleicht bringe ich eine Zärtlichkeit in die Welt und in diese Atmosphäre dieser eigentlich unsinnigen Pflegearbeit, die also von solchen Beschränkungen, also da kann man gar nicht sagen, dass es eigentlich Pflege ist, sondern ja, dieses... Da ist also dann auch vieles in der Leistung auch ein Geschenk an die Patienten, die gar nicht honoriert wird jetzt monetär gesehen. Ja. Was uns ja so ein bisschen stark begegnet war in unseren Gesprächen zur Vorbereitung der Sendung, war ja auch die Ereignisse, ob das jetzt der Fall von Aleppo gewesen ist in Syrien, ob das die Entwicklungen in der Türkei oder die bevorstehende Präsidentschaft in Amerika von Donald Trump ist. Und ein wenig ist uns die Frage gekommen, also es hat uns sehr stark bewegt, ja, fehlt da etwas von diesem Geschenk, von diesem Geist des Schenkens und in unserer Welt? Und ist das so das Momentum, dass diese Schrecklichkeiten oder ja, beunruhigenden Dinge in den Raum bringt? Und mir ist so ein wenig die Gedanke gekommen, auch auf dem, was du vorhin, Helga, sagtest in unserem Gespräch vor der Sendung. Du hast den Begriff der Nichtbeschenkten hineingebracht. Und die letztendlich gar nicht in der Lage sind, ihre Wunde eigentlich wirklich zu zeigen, in dem boyschen Sinne. Zeige dir eine Wunde. Ja. Und gleichzeitig ist mir auch gerade so ein anderer Gedankenfetzen gekommen. Ein Leben im Wohlstand ist ein Geschenk. Ein Leben in Armut ist irgendwie Geschenklosigkeit. Armut an Geschenk, an zukommendem Zuspruch, Ermöglichung. Ist das das, was in unserer Welt fehlt, die Achtsamkeit darauf? Und würde das die Welt mit verändern? Oder umgekehrt, dass Nicht-Achtsamkeit destabilisiert das unser Zusammengefüge, unser Willen, gemeinschaftlich zu sein? Ja, ist ja auch viel Ohnmacht in diesem Ganzen, in dieser Hinwendung an Syrien, Aleppo, an diesen Fluchtstrom und vor allen Dingen jetzt an die Fluchthaft, dass die Menschen jahrelang festsitzen und nicht weiterkommen. Diese Ohnmacht, was ich kann eigentlich nicht, was mache ich jetzt? Und da ist es vielleicht, ist das ja auch ein Hinatmen, wenn man also sehr leidvoll das erst einmal wahrnimmt in dieser ganzen Ohnmacht, aber sich auch immer wieder in Gedanken ganz stark dorthin wendet. Und das ist eine Teilnahme, die vielleicht sich auch durchatmet in die Welt. Und Jochen sagte ja neulich sehr schön, es macht nichts, wenn wir uns heute Abend nicht so grundlegend mit unserer Sendung beschäftigt haben. Wir müssen dahin gehen, weil es Wunde ist. Und das ist schon etwas, wenn wir mit unserem ganzen Sein und unserem Leid für diese Zustände, diese Menschen teilnehmen. Wir werden dich jetzt dann gleich verabschieden, Jochen, aber ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, wenn dir etwas zum Mitteilen wichtig ist, das jetzt zu tun. Ja, ja, also da würde ich sagen, Weihnachten erinnert uns an das, was als Potenzial im Menschsein steckt und in diesem Brauch, sich zu beschenken in Freiheit, da klingt so etwas an. Und jetzt ist wirklich an der Zeit, denke ich, nicht nur sich zu begnügen mit diesem Anklingen, das haben wir jetzt vielleicht auch schon 150 Jahre oder so, sondern überzugehen zu dem, wie können wir das wirklich in unser gesellschaftliches Leben bringen. Weil ich denke eben schon, dass ganz viele Verdunkelungen damit zu tun haben, dass wir unser Potenzial im täglichen Leben als Menschen nicht nutzen, dass wir uns verrückt getrennt vorstellen und wahrnehmen. Jeder nur sein eigenes Konto oder seine Nationalität, Staatsangehörigkeit oder Ähnliches im Kopf hat. So geht es ja nicht. Dann führt es im Grunde kommt es zu übelsten Erkältungen. So würde ich gerade sagen. So wie ich jetzt mit einer Erkältung ringe. Aber es gibt eben noch ganz andere seelische Erkältungen. Und die bringen dann eben auch fürchterliche Schrecknisse hervor. Also es wird Zeit, dass die Idee des Schenkens sich ins Leben hinein oder ins Leben hineingetragen wird, genau. Lieben Dank, Jochen. Dir gute Besserung und herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss, Jochen. Thank you. Den letzten Musiktitel, den wir hörten, war von der Interpretin Marina und hieß Inspiration. Und ich denke, dass wir jetzt wieder mit Sabine verbunden sind. Ja, seid ihr. Schön. Reicht es denn aus, Grundeinkommen nur als ein Geschenk zu verstehen? Das ist ja die Frage, die wir jetzt in unserem letzten Teil anschauen wollen. Nur ein Geschenk, also wenn, ja und nein, ein Geschenk ist für mich Freiheit, das ist ja Grundeinkommen auch. Ein Geschenk ist, hat etwas mit Liebe zu tun, das ist Grundeinkommen für mich ja auch. Aber das Grundeinkommen ist trotz allem etwas ganz knallhart Monetäres. Ich kann natürlich auch Geld verschenken. Das würde mir etwas widersprechen, aber viele Leute mögen das sehr gerne. Also was knallhart, bitte? Also was knallhart Existenzielles. Ja. Also man kann nicht nur darauf warten, dass man vielleicht ein Geschenk bekäme. Ja, ganz genau. Aber es ist trotzdem, es ist vor allen Dingen täglich und schenken, ich tue ja auch mich, also es gibt schon ein Geschenk, was täglich passiert, das sage ich aber jetzt ein bisschen später heute. wir kommen, tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer aus der Ferne, das Grundeinkommen als nur als Geschenk zu betrachten, das würde ich sogar ein bisschen gefährlich sehen. Ja, richtig. Da schließe ich mich an. Also es ist letztendlich so, dass wir durchaus auch sehen müssen, dass es ein Anspruch, ein Rechtsanspruch zum Beispiel sein kann, ein Grundeinkommen, so wie die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, die man landläufig Hartz IV nennt oder auch andere Hilfen. Ja, ganz unbedingt, denn es wird ja schließlich auch von irgendjemanden eingeführt werden. Das ist ja eine Bedingung dann letztendlich auch. Also eine Bedingung ist für mich nicht unbedingt ein Geschenk, ja. Mhm. Also ich würde mal sagen, ich sehe es auch nicht so, dass das Grundeinkommen also unbedingt ein Geschenk ist, aber die Idee des Grundeinkommens, die wir ja irgendwann inspirativ bekommen haben, von wem haben wir die denn bekommen? Da muss man sich auch fragen, woher kommen die Ideen in den Menschen? Und die Idee des Grundeinkommens ist unbedingt ein Geschenk, was ich auspacken muss, aber wirklich sehr allmählich und gründlich auspacken und dann anschauen und sehen, was ist da eigentlich? Was liegt da vor mir? Und was habe ich damit überhaupt zu tun? Habe ich etwas damit zu tun? Und wenn ich etwas damit zu tun habe, dann muss ich es ergreifen, dieses Geschenkte, diese Idee, und muss ganz schön herumlaufen und mich einsetzen für diese Idee. Also ich habe unglaublich viel zu tun, wie Joseph Beuys sagt. Ich habe keine Hoffnung nötig, aber wir haben unglaublich viel zu tun. Ja, also insofern verpflichtet es uns. Das ist ja auch eine Achtsamkeit, die du gerade beschrieben hast, ja, wenn du dir das anschaust. Und in diesem achtsamen Anschauen erkennst du ganz viel im Grundeinkommen. Und das wird ja auch dann gelebt werden. Und da kommt eventuell auch sehr viel Neues auf uns zu. Und das sind ja auch Geschenke aber im Sinne von Auseinandersetzung und Miteinander. Ja. Wir haben vorhin das Leben als ein Geschenk betrachtet. Mhm. Und ich denke, es ist ein Aspekt und wir dürfen auch dieses Verständnis durchaus etwas weiten. Für manche Menschen ist das Leben ein Recht auf Leben. Es ist manchmal auch eine Bürde oder auch eine Pflicht zu leben. Man hat auch Pflichten vielleicht im Leben und auch Verantwortung. Und vielleicht ist es mit dem Grundeinkommen ähnlich. Das heißt, dass letztendlich Grundeinkommen ein Geschenk sein kann und darf. Und ich würde da auch vielleicht gleich noch etwas dazu sagen. Aber auch vielleicht auch sich daraus eine Verantwortung vielleicht ergibt, neben der Freiheit, und man auch ein Recht darauf hätte, aber auch eine Bürde daraus entstehen kann. Denn ich komme nämlich dann auch in die Aufgabe, mit meinem Leben mir selbst verantwortlich, als erster Schritt, auch umzugehen und vielleicht im zweiten Schritt auch, welche Verantwortung habe ich dann dem drumherum, den anderen Menschen oder meiner Umwelt gegenüber? Ja. Also insofern wäre das Grundeinkommen, ja, ich denke mir, es wäre ein unbedingtes Heilverfahren, weil es macht unsere Welt gesünder. Die Psychiatrien sind voll von Menschen, die nicht mehr können, weil die eben Jahr aus Jahr ein ans Überleben haben denken müssen. Also das wäre natürlich auch wirklich ein Geschenk, die Gesellschaft gesund machen, als Heilverfahren die Sache anschauen. Das ist doch großartig. Also was es da zu tun gäbe auch, das ist doch auch so ganz besonders. Dieses, was gibt es da zu tun? ich glaube auch, dass da ganz viele Menschen sehr etwas anderes tun würden, wenn sie es dann verstanden haben irgendwann einmal. Wenn es in den Menschen angekommen ist, was das Grundeinkommen mit ihnen körperlich und geistig macht. Ich könnte es jetzt andersrum sagen, aber nachdem du jetzt gerade von Heilen und Tun gesprochen hast, gehe ich erstmal auf den Körper. Ich muss es in beidem erfassen dürfen und können. Im Geist, und dafür sind wir ja zuständig im Radio teilweise, und im Körper auch. Das muss jeder Mensch dann alleine machen. Wir haben ja in der Vorbesprechung sehr lange über Schenken gesprochen, und dann ist mir damals ein Satz eingefallen, dass ich mich sehr gerne schenke. Ich, mich als Mensch, möchte ich mich einfach, weil ich denke, ich bin ein Geschenk und ich verschenke mich auch. Vielleicht mag das ein zu hoher Anspruch sein, vom Wort her, aber ich mache das sehr gerne. Mhm. Ich bin da voll in mir und das ist meines Erachtens auch ein Part, also ein Teil des Grundeinkommens, dass wir eventuell viel mehr bei uns sind und daraus extrem schöpfen können, heilend, grundeinkommensmäßig. Ja. Und das Grundeinkommen als ein Geschenk durchaus mit zu verstehen, neben dem, dass man vielleicht einen Anspruch oder ein Recht darauf hat, scheint mir auch wichtig zu sein, um eine andere Haltung, einen anderen Bezug mit dazufügen zu können. Und zwar den auch des Erfreuenden, des Beglückenden, des Öffnenden, sodass man sich den Möglichkeiten und den Freuden und den Potenzialen des Lebens und des sich Entfaltens auch gerne hingibt. Und das ist dann auch ein sich Schenken. Man schenkt sich dann seiner Fähigkeit, seiner Lebensaufgabe. Also es ist gar nicht einer anderen Person, sondern das kommt dann wirklich eher in das Nicht-Materielle, in das Abstraktere hinein dann. Es ist schön mit dem Freuen und eben dadurch, dass man wahrscheinlich die Möglichkeit hat, sich wirklich grundlegend zu erneuern. Und wie Albert Einstein so schön sagt, wir haben die Welt mit unserem Denken errichtet, wir können sie nicht mit der gleichen Denkweise verändern, ja. Und, also die Probleme, die wir errichten, können wir nicht mehr derselben Weise lösen, auf derselben Ebene. Ja, darum geht es. Das heißt, wir brauchen eine Ebene darüber und die Probleme, die wir heute in der Welt haben, müssen wir durch andere Konzepte lösen. Und in dem Zusammenhang finde ich dann den Satz, den ich ein bisschen übertragen habe, dann aus der Rede von Bundespräsident zu Weihnachten, die hieß, wir sollen uns die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen, doch eigentlich nicht sehr visionär, denn darin steckt ja eigentlich, die Gräben sind ganz okay, macht sie nur nicht tiefer. Aha. Aber die Zielrichtung, die Gräben zu schließen und aufeinander zuzugehen, ob das jetzt in Fremdartigkeiten sind mit verschiedenen Menschen aus anderen Völkern oder aber ob das mit uns allen ist, und zwar auch in dem Thema Wohlstand und Armut, da finde ich das schon sehr enttäuschend als eine Motivationsansprache zu Weihnachten und vielleicht den Ausblick in das neue Jahr. Fand ich ehrlicherweise, was du jetzt gerade gesagt hast, vielen Dank dafür. Und wenn ich mir dann die Nachrichten angeschaut habe in den letzten Tagen, da ist mir ganz anders geworden. Es gab nicht eine positive Nachricht. Und das ist für die Weihnachtszeit, die so lichtvoll ist und die mit den Rauhnächten ja auch eine ganz gewisse Bedeutung hat, ganz katastrophal. Mhm. Aber da erleben wir nun auch wieder etwas, weil wir ja mit den Rauhnächten so nebulös umgehen, ja. Aber da kommen ja auch Geschenke auf die Welt zu dieser Zeit ganz besonders. Und zwar wie aus allen Weltenstädten Kräfte zur Erde niedergehen in dieser Zeit. Das ist so, wir müssen daran glauben, weil es wahr ist. Ja. So, die Zeit ist jetzt schon so weit vorangeschritten, dass ich jetzt erstmal die nächste Musik ankündige und wir jetzt hier diesen inhaltlichen Betrachtungsteil zum Geschenk jetzt schließen werden. Und das nächste Titel heißt A Thousand Years und das hoffe ich uns alle, dass wir noch viele tausende Jahre haben als Menschheit auf diesem Globus, auf dieser Erde, und die Interpretin heißt Eva Garcia. Ich hätte jetzt noch zum Ende der Sendung drei Hinweise für Januar 2019. Als erstes gibt es am 5. Januar 2019 das 102. BGE Café von 13 bis 15 Uhr im Café Amadeus, Bayerstraße 93 in München. Dort können Sie ohne Anmeldung hingehen. Am 9. Januar findet der Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München statt von 18 Uhr bis 20.30 Uhr und zwar im 5 vor 12 Dein Feldcafé in der Georgenschweigstraße 26 in München. Mitglieder der Initiative Grundeinkommen München, einer freien, unabhängigen Gruppierung von Menschen, treffen sich dort und sie sind dort auch herzlich willkommen. Ohne Anmeldung können Sie da auch hingehen. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 17. Januar 2019 von 19 Uhr bis 21 Uhr im Eine-Welt-Haus. Das finden Sie in der Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude. Und den Raum finden Sie wie immer im Aushang. Das ist ein offenes Treffen. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.grundeinkommen-münchen.de. So, dann spielt jetzt Musik im Hintergrund gleich beginnend, und zwar Roger Sabirana Mata und der Titel heißt Point of No Return. So, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und die Redaktion hatten Sabine Heisner, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und unser besonderer Gast heute für unsere heutige Sendung war oder ist Helga Dörries. In der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns senden an radio@bgemuenchen.de. Wenn Sie etwas verpasst haben, die Sendung weiterempfehlen oder einfach nochmal hören wollen, so können Sie Wiederholung der Sendung bei LoRa morgen um 4 Uhr morgens und um 13 Uhr auf DAB Plus hören. Uns können Sie mit der nächsten Sendung wieder am 23. Januar 2019 hören. Jetzt hier auf LoRa München folgt um 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozialökologische Wirtschaft. Und ich würde jetzt gern noch Sabine das Schlusswort zum Ausklang des Jahres geben. Für mich ist das Grundeinkommen eine Friedensbotschaft. Es bringt uns Gelassenheit, es bringt uns Einkommen, es bringt uns Frieden. Es befriedet die Menschen. Herzlichen Dank für ein Jahr Kulturimpuls Grundeinkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben. Sie haben uns damit eine sehr große Freude bereitet. Im Namen der Redaktion unsere allerbesten Wünsche für das neue Jahr 2019. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss, Sabine. Tschüss.